Neue Fülle aus Die frühen Grenzen von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Neue Fülle. O, welch Glühn in fremde Hülle, da mein Mund an deinem hing, doch schon fühlt ich neue Fülle, als ich heimwärts von dir ging. Und so schenkt ich mich der Ferne, all die Sehnsucht sank in sie, und mein Herz und Nacht und Sterne rauschten gleiche Melodie. Ende von Neue Fülle.